Was für die meisten Menschen ein großes Vergnügen ist, im Kino vor einer großen Leinwand zu sitzen, womöglich mit einem Eimer Popcorn oder einem schönen Kaltgetränk, ist für unsere Kritiker oftmals richtig Arbeit. Woche für Woche erklären sie uns hier in Fazit, was sich zu sehen lohnt und was nicht. Und das müsste eine ganze Menge gewesen sein. Denn allein hier bei uns in Deutschland kamen im letzten Jahr 619 Filme ins Kino. Und Anke Lewicke und Patrick Wilinski haben vielleicht nicht alle davon, aber doch eine ganze Menge gesehen. Hallo erstmal, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Es waren ja offenbar auch wieder mehr als im Jahr davor, also mehr als 2015. Mhm. Wenn man aber dann liest, dass der Durchschnittsdeutsche nur anderthalb Mal im Jahr ins Kino geht, ist doch eigentlich, wie man so sagt, Perlen vor die Säue, oder? Ja, das stimmt. Und man brauchte auch gar nicht lange zu warten. Ich glaube, das war der Boston Globe dieses Jahr, der den Tod des Kinos wieder mal hervorgesagt hat in einem ganz großen Zeitungsartikel. Im Sommer war das, glaube ich. Ich würde das so formulieren, dass es, glaube ich, dem Kino an sich nie so gut ging wie jetzt. Es wurden eben noch nie so viele Filme produziert wie jetzt. Noch nie gab es so viele Regisseure wie jetzt. Das heißt, wir profitieren davon, dass nicht nur in Deutschland von deutschen Filmemachern, sondern eben auch aus der ganzen Welt. Und je mehr Länder mehr Regisseure hervorbringen, desto mehr Filme sehen wir. Interessant ist ja auch, dass wir die Breite brauchen, weil es eben mehr Ausspielwege gibt. Das Kino ist ein Weg, Filme zu gucken. Es gibt mittlerweile Streaming-Plattformen und auch andere Sachen. Also wir haben immer mehr Bildschirme und die wollen ja auch bedient werden. Ja, und ich finde das auch ganz interessant, was Patrick sagt. Höchstwahrscheinlich hätte ich vor 2 Jahren gesagt, boah, meine Güte, es gibt nicht mehr die Filme, die es wirklich schaffen, das breite Publikum und uns Kritiker anzusprechen. Aber das würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, eben wegen dieser ganz verschiedenen Abspielstätten, weil dazu gehören eben auch die ganzen Filmfestivals und Filmevents und Filmwochen, die es ja in jeder Stadt gibt. Also es gibt ja nicht nur die 619 Kinostarts, sondern es gibt eben noch einfach ganz viele andere Sachen, wo man Filme sehen kann. Und da habe ich einfach das Gefühl, da komme ich häufig glücklich wieder raus, weil es doch ein Publikum für ziemlich abgefahrene Sachen aus aller Welt gibt, nach wie vor. Was waren denn so echte Highlights, wenn Sie sich jetzt so erinnern, wie Sie da im Kinosessel hängen und irgendwas sehen? Ja gut, jetzt haben wir hier, Patrick und ich sind natürlich wirklich Freaks. Wir mögen gerne das asiatische Kino und das hat uns, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder begeistert. Dann auch vor allen Dingen auf Festivals. Das war ja vor allen Dingen der philippinische Regisseur Love Diaz, der ja auf der Berlinale seinen 8-stündigen Film vorgestellt hat, dann in Venedig direkt wieder einen 9 hatte, der 4 Stunden lang war. Und das ist wirklich ein Regisseur, der setzt uns regelrecht, und das meine ich positiv, in der Geschichte seines Landes aus, den Zuschauer. Man ist auf einmal mittendrin in der Kolonialzeit, kriegt die ganzen gesellschaftlichen Umbrüche mit in dem einen Film. Und in dem anderen Film ist man dann eben wieder kurz nach der Diktatur, kriegt die Spuren mit. Und weil die Filme so eine Länge haben, fühlt man sich auch wirklich so richtig in einer anderen Gegenwart drin und bekommt eben unheimlich viel über die Menschen mit und wie sich auch der Mensch, einfach das Subjekt zur Geschichte, verhält. Also das sind schon großartige Kinomomente gewesen. Ja, auch der Taiwanese Hu Xiaoxian hat es irgendwie geschafft, mit seinem Film in die deutschen Kinos zu kommen. Diesen Sommer, The Assassin hieß er. Und ich glaube, wenn man Film als visuelle Kunst versteht, also Film vielleicht, wenn es in Richtung Gemäldemalerei von Velázquez geht, dann kann man nur glücklich werden, wenn man sich einen Hu Xiaoxian ansieht. Er hat ihm hier einen Schwertkampffilm gedreht, wo es so gut wie gar keine Schwertkämpfe gibt. Es geht einfach nur um Bildertableaus. Es geht einfach nur um das geniale Bewegen einer Kamera, die es schafft, kleinste Regungen einzufangen. Und es ist die reine Schönheit der Bilder einer Kurtisane, eines Kostüms, einer Frisur, ein flatterndes rotes Band im Wind. Das sind so kleine Epiphanien, die man im Kino hatte. Oder wenn ich noch mal ganz kurz sagen könnte, der Südkoreaner Hang Sang-soo, der läuft auch noch gerade in den deutschen Kinos mit Right Now, Wrong Then. Damit hat er Locarno vor einem Jahr gewonnen. Da geht es um ganz Alltägliches. So ein Film für die Tinder-Gesellschaft, könnte man sagen. Es geht um Männer und Frauen, wie sie zueinander finden oder eben nicht. Und dabei trinken sie noch jede Menge Alkohol. Genau, das gefällt uns auch. Also Sie beide total begeistert vom asiatischen Kino. Es gab aber ja auch einen deutschen Film, der die Kinowelt begeistert hat. Toni Erdmann, kennt jeder inzwischen diesen Titel, sollte in Cannes eigentlich gewinnen, hat aber nicht. Alle waren empört. War das denn tatsächlich so der beste deutsche Film dieses Jahr? Ja, eigentlich sollten wir doch jetzt hier im Studio das Licht ausmachen, ne, das Feuerzeug an und alle Whitney Houston singen. Ja, oder? Genau. Das und eine Käsereibe dazu holen. Genau, es ist doch wirklich ein Film gewesen, der einfach das deutsche Kino nochmal erneuert hat und eben gezeigt hat, dass man in Deutschland auch eine andere Art von Komödie drehen kann und dabei eben sehr schön von dem Verhältnis von einem Vater und einer Tochter erzählen kann und dass dieser Film jetzt einfach auch so in Amerika durchstartet, für die Golden Globes nominiert ist, für den Oscar, das hat einfach auch damit zu tun, dass er auch ein Porträt Deutschlands ist, weil man bekommt es hier mit einer jungen Frau zu tun, die Karriere machen möchte, das kennt man überall auf der Welt, aber mit einem Vater, der eben Alt-68er ist, der aus einer ganz anderen Ideologie kommt, noch eine ganz andere politische Utopie hat. Und diese politische Utopie war ja wieder auch eine Antwort auf eine andere deutsche Geschichtsphase. Und das ist natürlich, diese andere deutsche Geschichtsphase wurde ja in Hollywood bei den Oscars schon häufiger nominiert, hat Oscars gewonnen. Also so macht das alles Sinn, dass dieser Film auch international so erfolgreich ist. Dieser Film ist ja wirklich ein Monolith. Ich würde aber trotzdem sagen, dass um diesen Monolithen herum es durchaus noch Filme gab aus Deutschland, die mir auch gut gefallen haben, sei es Wild von Nicolette Krebitz, den ich jetzt nicht brillant finde, aber es geht da um eine junge Frau, die sich in einen Wolf verliebt. Das ist ja auch mal eine ganz andere Gegenwartsgeschichte aus Deutschland. Und auch, ich muss sagen, dass ich das beste Debüt des Jahres aus Deutschland gesehen habe, Jonas Rothländer mit Fado. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte, die in Portugal spielt, zwischen einem jungen Arzt und seiner Freundin, die mich ehrlich gesagt, und das ist jetzt wirklich ein ganz großer Name, vielleicht ist er zu groß für diesen jungen Regisseur, der noch einiges zeigen muss, an Ingmar Bergman erinnert, was wirklich um das ganz Wahrhafte geht, was passiert, wenn Männer auf Frauen treffen oder umgekehrt. Aber jetzt haben wir das deutsche Kino genug gelobt. Ja. Ich meine, von den 619 Filmen sind, glaube ich, 200 deutsche Filme und das ist effektiv zu viel. Und wenn ich mir die deutsche Filmbranche anschaue, die ist ja relativ finanziell noch gut ausgestattet. Wir haben ja alle oder viele von uns den Börsenfilm The Big Short gesehen. Mhm. Und manchmal kommt mir die deutsche Filmbranche so vor, dass jede Institution, sei es das Fernsehen, die Filmförderungsanstalten, so mittlerweile so festgefahren sind und gar nicht mehr aus ihrer Rolle rauskommen, dass es eben auch bei den Regisseuren, bei den Filmhochschulen so einen vorauseilenden Gehorsam schon gibt und dass gar nicht mehr so viel Kreativität einfach da ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass so ein Umdenken stattfindet, dass jeder mal ja so aus seiner Rolle rauskommt und das ganze Filmförderungssystem auch neu überdacht wird. Was gab es denn, abgesehen von dieser Begeisterung für asiatische Filmemacher, noch für irgendwie große Entdeckungen, die Sie in diesem Film ja gemacht haben? Also ich glaube, eine große Entdeckung war, dass es noch Regisseure gibt, die sich treu bleiben. Wenn ich Jim Jarmusch nehme, der ist sehr bekannt und das ist ein Mann, der seit den 80ern Filme dreht und sich nie krumm macht. Der macht sein Kino, der macht die Art und Weise Filme über Menschen, die in einer Welt leben, wie er sie sieht. Und er hat dieses Jahr den Film Patterson gedreht, wo Adam Driver einen Busdriver, also Busfahrer, spielt in Patterson in einer kleinen Stadt in New Jersey. Und dieser Film ist so ganz bei sich. Dieser Busfahrer ist auch noch Dichter, er schreibt Gedichte, guckt sich die Welt an und mit diesem Blick dieses Busfahrers gucken wir auch nochmal anders auf die Welt. Das ist ein sehr lyrischer Film, der auch sehr viel von uns hier und heute erzählt. Jetzt haben wir ja ziemlich viel über persönliche Lieblinge gesprochen, auch über exzentrische Filme, über Filme, die das Medium neu erfinden. Aber es gibt natürlich auch genug Filme, die sich wirklich auch in unserer sozialen Gegenwart umschauen. Gerade dieses Jahr, und da möchte ich doch nochmal an Ken Loach erinnern, I, Daniel Blake. Der Film hat ja in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die geweint haben. Und man muss es diesem Engländer wirklich hoch anrechnen, dass er dort einen Menschen zeigt, der arbeitslos wird, der alles macht, um sein Arbeitslosengeld zu bekommen, für seine Würde kämpft und der einfach zeigt, dass es auch mitten in unserer Gesellschaft schon Hunger gibt und dass wir einfach mehr die Augen öffnen müssen. Und das macht er alles ohne eine Rührseligkeit, ohne dass das Kino zur moralischen Lehranstalt wird. Oh ja, und solche Filme brauchen die großen Leinwände eben nach wie vor. Also war das Kinojahr fest in der Gegenwart und trotzdem auch ganz in exotischen Welten. Anke Lewicke und Patrick Wilinski mit Eindrücken aus dem Kinojahr 2016. Vielen Dank.